Aber auch in der Werbung ist dieser Masterplot häufig vorzufinden. Erinnern Sie sich noch an die Städte Villarriba und Villabajo? Welche der beiden wird es wohl schaffen, ihre lächerlich große Paella-Pfanne schneller zu reinigen? Natürlich die mit dem göttlichen Elixier, das die Helden, die weise genug waren, auf die richtige Marke zu setzen und sie als Schwert in die seifige Schlacht zu führen. Und selbstverständlich ist Rivalität auch die Standarderzählung, um jede Form von Wahlkampf zu präsentieren. Dank fast täglich aktualisierter Blitzumfragen gilt das inzwischen sogar vermehrt für alle Politik jenseits von Wahlkämpfen, was zu Recht kritisiert wird, aber nicht verhindern kann, dass es sich um eine sehr effektive Erzählung handelt. Wer hat die besseren Zahlen? Wer lieferte die besseren Interviews? Wer traf die populäreren Entscheidungen? Manche Formate, die angeblich Politikjournalismus betreiben, bestehen aus nichts anderem mehr als der Erzählung der Rivalitäten. Die Rettung. Als 2019 12 thailändische Jungen in einer überfluteten Höhle eingeschlossen waren und ihre Befreiung weltweit für große mediale Anteilnahme sorgte, wirkte der Masterplot der Rettung. Millionen Menschen fieberten mit den Jugendlichen mit. Die intensive Berichterstattung nährte die Hoffnung, dass sie alle überlebten. Die 85.000 Kinder unter 5 Jahren, die in demselben Jahr aufgrund des Kriegs im Jemen verhungerten, fanden in der Berichterstattung hingegen deutlich weniger statt. Neben offensichtlichen Faktoren wie des höheren Nachrichtenwertes eines singulären Ereignisses gegenüber dem eines andauernden Krisenzustands war jedoch entscheidend, dass das Schicksal der Kinder im Jemen erzählerisch zu abstrakt war. Es gab keine emblematischen Einzelschicksale, die man als Protagonisten hätte inszenieren können. Noch dazu war die Bedrohungslage zu diffus. Hier ließ sich also keine so eindeutige journalistische Dramaturgie mit Aussicht auf ein gutes Ende entwickeln wie bei der Rettung der thailändischen Jungen aus der Höhle. Fußnote: Die Nachrichtenwerttheorie fasst bestimmte Werte, die ein Ereignis erfüllen muss, um in einer Medienlandschaft als publizistisch relevant zu gelten. Zum Beispiel geografische Nähe, Prominenz oder Schaden. Je näher, prominenter und konfliktreicher ein Ereignis ist, desto berichtenswerter erscheint es.